1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4. 3 Stunden Musik, von denen ich mir natürlich erhoffe, dass das hier möglichst abwechslungsreich sich abspielt. Ich würde gern sofort hier ins kalte Wasser springen, und zwar mit einem Mann, den ich zuletzt hier schon hier und da zumindest mal untergebracht habe. Ein Beatmaker aus den USA, aus San Diego, Elan nennt er sich. Next to Last ist sein Album. Die Tracks hören so dermaßen knallhart wie aus dem Nichts auf, dass ich hier gleich zu Beginn der Sendung wirklich hellwach sein muss. Sonst wird mir der Übergang zum amerikanischen Rapper M.E.D., dessen Classic-Album ich danach spielen möchte, vermutlich gründlich misslingen. Versuchen wir es zunächst mal. Elan und dann M.E.D. Of hate, got slaves at a fast rate, try and make quota. Knock at the door like Jehovah. Witness, I'm too slick for the rollers. I got game from the older looks before when soldiers damn till the smokers wrote life on a pad. Hoping I can hold the note, but just warming up like an open coat. Slim frame 160 with my shirt soaked. Strapped the weight of the coast on my torso. In fact, if so, I'm more than before. Thankful to have a chance to rock your soul. I can't boast. If this ain't life, it must be close. She's so moist, we so light. Right down my line, gotta get a flight. International. International. Passport strikes. Stages, lights, entertainment. Life international. If if I could fit it all in a perfect verse. Wouldn't know where to begin first. What it's worth, I did it in major. Sickening pen drips of a list on paper. You don't wanna F with that. Don't stress where my ex is at. For the check, only time find Nick where the X is at. The best at it. Hard to give the champ congrats. I understand it. Hard to hand it to the next. Especially when you open up, ruining your set. Back toast backstage, seeing all the hate. Soak it all in, gotta say I feel blessed. I'm here in the absence of fresh. Cause raps recycle like air on a jet. I don't care, ain't a threat. I write rhymes like I might not live to see the next line. That's serious, you find where you at. Grind while my passport stamp international. I can't boast. This ain't life, it must be close. She's so moist, we so light. Right down my line, gotta get a flight international. Strike the stage just like entertainment, like international. Der amerikanische Rapper M.E.D. mit hochklassigen Producern an seiner Seite, Madlib, dessen Bruder Oh No und die fantastische Georgia Ann Muldrow, die diesen Titel hier produziert hat, Collabos darüber hinaus mit Talib Kweli, Oh No und A-Lo Black. Wunderschönes Album. Many have felt, been moved, been motivated, been inspired to think by one of the true pioneers of harmonic rhythm. The man who said, I'm the doctor, I'm the pill. I'll take away your headache, I'll make you feel better. Dr. Fucking Sir. We'll be right back. Wir sind hier bei 1Live 4 und ich habe gerade Musik gespielt von einer jungen Sängerin, die seit einiger Zeit in Berlin lebt. Sie heißt Dylan und ihr Debütalbum This Silence Kills, also dieses Schweigen tötet, erscheint in dieser Woche. Wer dieses Album bruchstückhaft oder in Gänze schon im Vorfeld hat hören können, der war vermutlich beteiligt an einer umfassenden Diskussion um dieses Album. Im Resultat aber immer sehr positiv besetzt. Die ganzen Sachen, die zum Thema Dylan bisher besprochen worden sind. Und in der Tat ist das ein fantastisches Album geworden von dieser jungen Frau, die ganz zu Beginn mit dem Kölner Duo Koma die ersten Tracks gemacht hat, die nach meiner Erinnerung noch so ein bisschen stärker Dancefloor orientiert waren, Elektro-Einflüsse hatten. Das gilt auch für eine Single, die kurze Zeit später veröffentlicht wurde. Jetzt ist sie stärker die Frau am Klavier mit unheimlich minimalen, gleichzeitig aber wunderbar gefächerten Arrangements, wie wir das hier gerade im Titeltrack übrigens gehört haben, und mit einer Stimme, aus der ich manchmal so eine Art kindlicher Traurigkeit herauszuhören glaube, auf der anderen Seite aber auch so die tiefen Einsichten ins Leben, die ich persönlich immer mit der Stimme der Britin Marianne Faithfull verbinde. Irgendwie mischt sich das genial bei Dylan, die ich hier gerade gespielt habe. Davor habe ich einen Mann gespielt, nicht zum ersten Mal, der mir Spaß macht. Er ist ein Franzose, heißt Fulgence und zählt auch in die, ich sag einfach mal, große Kategorie der Beatmaker. To All of You ist sein Album mit eigenen Tracks und einigen Titeln, die er Freunden an die Hand gegeben hat, damit diese sie remixen. Der Track Tokyo Blue Nostalgia, den habe ich zum Beispiel in der letzten Woche von diesem Album im Original gespielt. Gerade mit diesen schönen Field Recordings, so ein bisschen Bahnhof, Hafen, wird das gewesen sein. Dieser Remix stammt von einem Japaner, nämlich Hoshi Horikawa, findet sich gleich wohl auf diesem Album von Fulgence, To All of You. Und davor habe ich einen sehr hart funkig gebrochenen Track gespielt, der nicht umsonst auf den Namen Dr. Funkenstein hört. Und dieser Titel stammt von einer Beatmaker-Compilation, die schon einige Wochen alt ist, die ich aber mal wieder rausgezogen habe, um insbesondere einen Produzenten zu featuren. Wann immer mir dieser Mann begegnet, ich finde ihn begnadet gut. Sein Name ist Om Yunit. Und wir haben ihn eben in Zusammenhang mit seinem Buddy ARP 101 gehört. Aber dieser Om-Unit beherrscht dermaßen unterschiedliche Facetten elektronischer Musik, die immer angesiedelt sind irgendwo zwischen abstraktem Hip-Hop, zwischen extrem langsam laufenden Techno-Tracks, Techno-House-Tracks könnte man sagen, und einer ganzen Reihe von bizarr, wunderbar verschachtelter Elektronik. Und damit würde ich persönlich diesen Om-Unit ganz stark in die Nähe eines Mannes setzen, der letztes Jahr so auf diesem Sektor zu den absoluten Gewinnern zählte. Und das tue ich hier nicht ganz ohne Hintersinn, indem ich Om-Unit jetzt einfach mal vergleiche mit Gold Panda, der auch auf diesem Sektor unglaubliche Möglichkeiten hat. Das alles im Ohr würde ich jetzt natürlich gerne weitermachen, zunächst mit Om-Unit und einem Track aus seiner neuen Transport-EP, die ich auch ganz fantastisch finde, einmal aufgrund seiner eigenen Tracks und einmal aufgrund der Tatsache, dass auf dieser Six-Track-EP sich ein wunderschöner Remix auch von unserem geliebten Idletech befindet. Hier ist Om-Unit. Thank you. is your love worth the nausea it could bring? Is your love worth those you left hurting? Is your love like a thousand bells ringing? Is your love bright like a shining golden ring? Thank you. Ich mische mich an dieser Stelle mal ganz kurz ein, hier bei 1Live4. Wir haben gerade einen Titel des eben schon angesprochenen Briten Gold Panda gehört. Und zwar einen exklusiven, an iceberg hurt it northward through clouds. Dieser Exklusivtitel befindet sich für mich ganz überraschend auf einer neuen Ausgabe der DJ Kicks Mix-CD Compilation-Serie, denn vor wenigen Wochen erst wurde im Rahmen dieser Reihe eine Mix-CD von Scuba veröffentlicht. Jetzt eine neue Folge mit wunderbar mellow geratenen Titeln von Gold Panda. In dieser Compilation befinden wir uns übrigens auch noch. Hier ist ein weiterer Titel von SND, der heißt Palo Alto. Und ganz kurz sei noch erwähnt, dass ich zuvor diesen konturenmäßig wunderbar aufgeweichten Track von Bradford Cox gespielt habe, der sich neben seiner Tätigkeit bei der amerikanischen Band Deer Hunter auch Atlas Sound nennt, innerhalb seines Soloprojekts. Parallax ist das Album von Atlas Sound, aus dem ich eben Musik gespielt habe. Ich liebe dieses Duo aus den USA, das ich hier nun schon des Öfteren gespielt habe, zuletzt immer jeweils mit Musik aus dem aktuellen Album, das im Oktober erschienen ist. Die Rede ist von dem amerikanischen Paar High Places. Original Colors heißt dieses wunderhübsche Album, dessen Tracks immer so zwischen Himmel und Erde entlang balancieren und der leiseste Windhauch, möchte man glauben, reicht aus, um dem jeweiligen Song so eine leicht andere Richtung zu geben, so als würde ein Luftballon irgendwie über einem vorbeidriften. Das ist ganz, ganz großartig, was die High Places machen. Und ich erlaube mir in diesem Zusammenhang mal auf ein 3-Tage-Festival hinzuweisen, das vom 2. bis 4. Dezember in Köln stattfinden wird, und zwar im Alten Ufer Filmpalast im Hohenzollernring oder am Hohenzollernring 22 in Köln. Die beiden Macher, Veranstalter, Musikenthusiasten haben da, die das Programm zusammengestellt haben, haben sich da wirklich die tollkühnsten Träume gewissermaßen selber erfüllt, was Fantasie, was neue Töne betrifft. Es werden unter anderem auftreten Thurston Moore, Robert Stevie Moore, John Mouse, der Amerikaner, Gary Waugh aus New York, Jochen Distelmeier, die gerade gehörten High Places, und auch Michael Mayer aus Köln, neben anderen. Es gibt Filme, und ich würde gerne dabei sagen, dass ich die Information bekommen habe, dieser Alte Ufer Filmpalast, fast nur 500 Leute. Es lohnt sich also vielleicht, sich da im Vorfeld mal schlau zu machen und rechtzeitig zuzuschlagen. Weekend, so heißt dieses Festival vom 2. bis 4. Dezember. Vor den High Places habe ich, man soll ja bekanntlich nie sagen, einen Mann aus Austin, Texas gespielt. Wenn man mir früher gesagt hätte, dass irgendwann einmal solche Musik aus Austin, Texas, diesem Dorado aller Schattierungen von Rock'n'Roll kommen würde, ich hätte ihm vermutlich den Vogel gezeigt. Wie heißt der Artist, der hier im Übrigen auch schon mal gelaufen ist, mit seiner bezaubernden Garage-orientierten Musik von VVV, kommt jetzt das Debütalbum Across the Sea, aus dem ich eben diesen Titel gespielt habe. Ein Produzent aus Australien, Joe Carey. We'll be right back. Mit Ablo Afakama um 23 Uhr. Durchbruch in Griechenland, Steuersenkungen in Deutschland und das Wetter, morgen viele Wolken. Griechenland bekommt eine Übergangsregierung. Nach tagelangem Streit einigten sich die Sozialisten von Ministerpräsident Papandreou und die Konservativen auf eine Zusammenarbeit. Ziel ist es, Griechenland aus der Schuldenkrise zu führen. Reinhard Baumgarten berichtet. Mit einer nationalen Einheitsregierung soll das Land vor dem Bankrott gerettet werden. Darüber, wer die neue Regierung führen wird, soll morgen beraten werden. Ministerpräsident Papandreou wird es offenbar nicht sein. Griechenland muss möglichst rasch den Auflagen für das europäische Rettungspaket zustimmen, damit jüngst eingefrorene Hilfsgelder in Höhe von 8 Milliarden Euro fließen können. Sollte das Land nicht bald Geld bekommen, droht Mitte Dezember die Zahlungsunfähigkeit. Die Koalition aus Union und FDP hat ihren Steuerstreit beigelegt. Ab 2013 sollen die Bürger 6 Milliarden Euro weniger zahlen. Für CDU-Chefin Merkel ein gelungener Kompromiss. Sie sehen, das sind Beschlüsse mit Augenmaß. Es sind Beschlüsse, die die Wachstumsimpulse anregen. Es sind Beschlüsse, die die Gerechtigkeit verbessern, insbesondere für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Die Koalition will außerdem das Betreuungsgeld für Eltern einführen, die auf einen Platz in der Kinderkrippe verzichten. Außerdem soll die Pflegeversicherung ab 2013 teurer werden. Der Falschfahrer von der A3 bei Idstein in Hessen hat sich der Polizei gestellt. Der Mann aus Wiesbaden soll gestern Abend mitten auf der A3 gewendet haben. In der Folge gab es einen Unfall, bei dem ein Autofahrer aus Duisburg ums Leben kam. Der Falschfahrer von der A3 in Hessen war zu Fuß geflüchtet. Schalke ist in der Fußball-Bundesliga auf den 5. Tabellenplatz gefallen. Die Mannschaft spielte auswärts gegen Hannover 2:2. Im zweiten Sonntagsspiel setzte sich Bayern München auswärts gegen Augsburg durch mit 2:1. In der zweiten Liga haben diese Vereine aus NRW gespielt. Aachen-Duisburg 2:2 und Cottbus-Paderborn 0:2. 1 Live. Sektorwetter. In der Nacht breiten sich Nebel und Hochnebel aus und auch der Tag startet grau. Ab und zu kann es auch leicht regnen. Nachmittags hat die Sonne aber bessere Chancen. Die Temperaturen erreichen 11 Grad in Langenfeld und 12 in Recklinghausen und Herford. Am Dienstag wieder schöner. Stauschau. Keine Staus. Eins live. Vier. Vielleicht noch ein paar Worte zu dem Track, den ich eben gespielt habe. Der kommt von einem Amerikaner, der sich Active Child nennt und ein wirklich gutes Album veröffentlicht hat. Das heißt You Are All I See, elektronische Popmusik. Er selber spielt allerdings auch die Harfe, sehr farbenfroh dieses Werk. Und zudem versehen mit einem Titel, der fast als lupenreiner, leicht R&B-orientierter Dubstep-Titel daherkommt. Das ist exakt der Track, nämlich Playing House, den ich eben von Active Child gespielt habe. Ich möchte weitermachen mit einem Mann namens Lee Jones, der erst in einigen Wochen seine neue EP veröffentlichen wird. Das wäre für sich genommen schon ein Grund, die jetzt noch nicht zu spielen. Aber es gibt so zwei, drei Namen. Da bin ich dann doch immer ziemlich angefixt und kann mich kaum bremsen. Und zu diesem Namen zählt auch George Fitzgerald, der nämlich vom Titel Moment auf dieser EP, die trägt den Titel The Moose Mingles EP. Und aus dieser EP gibt es einen Titel Moment, den hat George Fitzgerald remixed und den möchte ich an dieser Stelle nun doch schon mal gerne spielen. 1 Live 4, Ladies and Gentlemen. Das ist ein Track von einem deutschen Duo, Micha Klang und Kuro Neko. Der Titel heißt Anytime You Please und in dieser wunderschönen, deepen House-Version hat ihn Shonky remixed, der Franzose Shonky. Anytime You Please im Shonky Remix. Der nächste Track kommt hier zunächst so ein bisschen als ein Stopper daher. Aber er entwickelt sich und ich finde ihn faszinierend. Er kommt von einem Artist namens 1111, wird am kommenden Freitag, das ist der 11.11.2011, veröffentlicht. Der Track in diversen Remixen erhältlich, wird in England bereits stürmisch umjubelt. Es ist ein Stop and Go, eine vielteilige Geschichte, die ich hier spielen möchte. Tourist Trap heißt der Titel von 1111 und das Ganze hier im kosmischen, wenn man so will, Soul Clap and the Family Remix. Cause I've been eating on the water, completely in the snow. In these bars, don't give me half your up. At 25 on the leg, I've been standing on the edge, and they're mad cause they're rich. Cause I've been eating on the water, completely in the snow. In these bars, don't give me half your up. for a night. For this moment with you, hanging out tonight. Wo wir hier gerade so gemütlich zusammen sind, habe ich auch dieses Album, das bereits im September erschien, von mir übersehen wurde, hier nochmal an dieser Stelle mit reingenommen. Es stammt von dem Franzosen Rodriguez Junior, den ich schon als eine Hälfte des Duos The Youngsters ausgesprochen geschätzt habe, mit immerzu sehr deepen House-Elektro-Sachen, die sich hier nach allem, was ich bisher hören konnte, auf dem Album Bittersweet fast nahtlos fortsetzen. Bittersweet, das Album von Rodriguez Junior. Ich würde noch ein paar Minuten gerne zumindest ansatzweise in dieser Richtung weitermachen. Das New Yorker DFA-Label feiert in diesem Jahr seinen 10-jährigen Geburtstag, hat aus diesem Anlass eine Compilation veröffentlicht. Die ist jetzt nicht so überragend fett, aber 10 Jahre sind ja letztendlich auch eine überschaubare Zeit. Dafür gibt es hier auf diesem Album, das schlicht nach der Jahreszahl betitelt ist, also 2011 oder 2011, eine ganze Reihe rarer, zum Teil überlanger Remixe von Yacht zum Beispiel mit einem Titel im Emperor Machine Remix oder aber von Shit Robert mit Tough Enough. Und da würde ich gerne jemanden ins Spiel bringen, den ich bereits eben erwähnt hatte, nämlich die Kompakt-Ikone Michael Mayer. Er fertigt den Remix hier für Shit Robert bezüglich des Tracks Tough Enough. Are you tough enough? Ready for the real? Ich habe vor einer Stunde etwa auf ein Festival hingewiesen, das vom 2. bis 4. Dezember in Köln stattfindet. Weekend, a different festival for music, film and arts, so der offizielle Titel. Ich will die Liste der wirklich hochinteressanten Künstler nicht wieder in voller Länge verlesen, aber immerhin sagen Michael Mayer, der Remixer dieses Tracks hier von Shit Robot mit dem Titel Tough Enough, der zählt zu den Gästen dieses Festivals. Und Shit Robot habe ich zuletzt auch getroffen bei der 1Live-Nacht in Aachen. Ich hätte ihn natürlich so ohne weiteres nicht erkannt, aber in seiner Begleitung befand sich, wenn ich das sagen darf, Ramin, ein guter alter Freund aus Essen, den ich lange nicht mehr gesehen hatte, Ramin. Und wir standen im strömenden Regen irgendwie an einem Schacht, so ein Fahrstuhlschacht, der die beiden in die Nähe eines Aachener Platzes aus dem Untergrund gewissermaßen nach oben gehievt hatte, wo ich bereits stand im strömenden Regen. Und irgendwie hatten wir immerhin noch Zeit, so 3-4 Sätze zu wechseln. Und ich konnte guten Gewissens, ohne rot zu werden, in Richtung von Shit Robot sagen, dass ich seine Tracks wirklich mag. Diesen hier insbesondere, muss ich gestehen, denn Michael Mayer erhebt ihn so ein bisschen auf so einen Kraftwerkartigen Thron. Finde ich ganz großartig. Shit Robot, Tough Enough im Michael Mayer Remix. Ich möchte hier mal weitermachen mit einem Titel aus dem neuen Album des Franzosen Jan Tiersen. Dieses Album heißt Skyline, kommt mit wunderbar verzweigten, was wunderbar Jan Tiersen, Soundtrack-artigen Titeln daher. Und er wird auf diesem Album unter anderem verstärkt von der wunderbaren dänischen Formation Efterklang. Aber das ist nur einer von mehreren Gästen, die ich jetzt nicht auch schon wieder alle aufzählen will. Monuments ist ein Titel aus diesem Album von Jan Tiersen mit dem Titel Skyline. Sing. execution of victim relationship that is always prevalent in most of this world today, especially the non-white world, where they're fighting for their liberation. He says there are executioners and their victims. The executioners are self-imposed. The victims begin to fight and agitate for their liberation. They use all type of means to get their liberation. The revolutionary philosopher Frantz Fanon says that what happens is that the victim begins to agitate. He uses all types of means against his executioner in fighting for a position of equality. After he tries a number of means and they do not work, he then begins to imitate the means by which his executioner gets him down. That is usually through force and violence. He says, and then they begin to use it against them, breaking the one taboo that they've never been able to break, hitting back against their executioners. So that you ought not to be upset if we are violent. The United States taught us very well how to be violent. To be who we are, talk how we talk, walk how we walk, live how we want to live, and be producers and providers for our children in the future. We want to be athletes. We'll be right back. sind bei 1Live 4. Ich habe mich persönlich eigentlich immer Zeit meines Lebens für unhypnotisierbar gehalten. Aber bei diesem Titel hier von Miss Beats, Scientific Brain Priest, könnte ich schon in Zweifel geraten. Also am liebsten würde ich den jede Woche spielen. Aber ich hätte dann schon Sorge, dass ich vielleicht doch bei einer Gelegenheit hier mal so ganz entspannt wegsacke. Und das wäre für den weiteren Verlauf der Sendung dann vielleicht am Ende nicht ganz so gut. Miss Beats, Scientific Brain Priest. Ich möchte das Augenmerk nochmal auf den Titel lenken, den ich zuvor gespielt habe. Ein neusig klappernder Beat von einer sechsköpfigen Crew aus Brooklyn. Die ganz offensichtlich, ich habe mir das offen gestanden in etwas kurzer Zeit anlesen müssen, zu einem Netzwerk von Künstlern zählt, das heißt Representing New York City. Und diese Gruppe nennt sich 9-11 Thesaurus, eine sehr junge Crew, und hat bereits vor einigen Monaten mit Ground Zero Generals ein Album vorgelegt, aus dem ich eben Musik gespielt habe, dessen Texte ich leider nicht ganz verstehen kann. Ich habe einen Artikel gelesen, wo diese Gruppe als eine Art Anti-Odd-Future-Crew beschrieben wird. Also eine Crew mit wachen, gesellschaftskritischen Messages, ohne jede auch nur geringste Anflüge von Sexismus und so weiter. Aber wie das häufig so ist bei der Sprachbarriere, die weicht nur ganz langsam. Und so bleibt bei mir zunächst mal der Eindruck hängen, dass ich das musikalisch ausgesprochen interessant finde, was 9-11 Thesaurus auf diesem Album, aus dem ich eben einen Titel gespielt habe, anstellen. Schau mal auf die Uhr, in 4 Minuten gibt es hier die Infos auf 1Live. Dann geht es weiter hier mit 1Live 4 und ich würde mich freuen, wenn ihr noch Lust und Spaß habt, gleich hier mit an Bord zu sein. Dieser Track kommt von Mervy and Crossen und heißt Orca. Bis gleich. We'll be right back. 4. Okay, ich bin musikalisch heute so eher auf der chilligen Seite, möchte aber den folgenden Titel auf gar keinen Fall überschlagen. Steht er doch beispielhaft für eine ganze Reihe von Tracks, die mir in letzter Zeit vors Auge gekommen sind. Eine Fusion, wenn man so will, zwischen Elektro und Dubstep Rave. Und eine Figur ist da mit federführend, das ist ganz sicher der Produzent und Remixer Skrillex, der sich im folgenden Titel mit dem Franzosen Sebastian eingelassen hat und dessen Love in Motion Titel jetzt geremixt hat. Und wie das klingt, das hören wir hier gerade mal. Don't miss. are the Buddha. You're 2 billion years old. Come on, beloved traveler. Sit down. Center. Go back down the ladder of genetic memory. Find your divinity. Dieser Mann ist ein Sample-Maniac, ein Beatmaker, vor dem Herrn brutalst kurze Tracks von Paul White aus England. Es gibt ein neues Album von ihm, Rapping with Paul White, auf dem er tatsächlich auf Stimmen, auf Rapper zurückgreift, darunter Guilty Simpson. Gleichzeitig ein Remix-Album. Paul White hat es eilig veröffentlicht, so etwas gleichzeitig. Ich habe von beiden, vom Original und vom Remix-Album, gerade jeweils einen Titel gespielt. Davor Bullion mit Ralph. We'll be right back.

1, 3, 4. Ich habe einige Titel in einer Linie gespielt. Ich war ständig am Überlegen, sollst du da, hier vielleicht? Nein, mach mal. Und so ist das am Ende entstanden. Ich will versuchen, das mit meiner bekannt buchhalterischen Genauigkeit hier nochmal aufzurollen. Gerade verklungen ist eine amerikanische Band, die sich nach einem schottischen See benennt und auch auf einem schottischen Label in 10 Tagen ihr neues Album veröffentlichen wird. Dieses Label, die Indie-Freaks unter euch werden das kennen, Chemical Underground heißt es. Die Band selber nennt sich nach dem größten schottischen See Loch Lomond. Und das Album selber trägt den Titel Little Me Will Start a Storm. Um der Wahrheit hier unverblümt die Ehre zu geben, ich habe noch lange nicht alle Titel gehört. Das liegt am Opener-Track, den ich gerade gespielt habe, den ich so überragend finde, dass ich offen gestanden etwas Angst hatte, viel weiter ins Album vorzudringen, aus Angst, die folgenden Stücke wären womöglich wesentlich schwächer. Denn dass ein Titel so mit folkartigem Gepräge und trotzdem einer New Wave-artigen Talking Heads Art und Weise daherkommt, habe ich in dieser Form auch noch nicht so oft gehört. Finde ich ganz, ganz großartig, der Opener-Track hier aus diesem Album von der Portland, Oregon Band Loch Lomond. Davor habe ich einen Typen gespielt, dessen Album ich unglaublich charmant finde. Er kommt aus Westafrika, aus Benin meines Wissens. Und es gibt ein Album, das seine Titel der 60er und frühen 70er Jahre vereint. Er heißt El Rego. Und das selbstbetitelte Album El Rego eben ist jetzt kompiliert worden für das in Brooklyn, New York ansässige Label Deptone Records. Ein wunderbares Soul-Label, das seinerseits 10 Jahre existiert und jetzt mit Charles Bradley einen mittlerweile gut bekannten Mann nach Europa schickt. Am Mittwoch, das ist der 9. November, gastiert Charles Bradley, das will ich in diesem Zusammenhang sagen, im Kölner Club Luxor. El Rego habe ich gespielt und davor einen Track aus der Worst Music Compilation. Worst klingt nach schlimm, schlimmer, am schlimmsten tatsächlich, ich habe das letztens schon gesagt, schreibt sich dieses Worst wie die deutsche Wurst, ein amerikanisches Label, das wirklich mit seiner Label Compilation The Worst Music Ever ziemlich gute House-Disco-Tracks vereint, 10 an der Zahl. Native Underground, der Artist, den ich gespielt habe, kam mit afroartigen Bläsersätzen daher und der Titel selber hieß Push for Love. Und davor, das will ich auch noch ganz kurz anfügen, habe ich Rusty gespielt. Nicht nur sein Album Glass Swirls wird hochgelobt, sondern auch ein Mix, den er für das deutsche Magazin Groove angefertigt hat als Podcast. Leider ist das zeitlich schon seit 3 Tagen abgelaufen. Ich war aber so frei, mir das vorher runterzuladen. Rusty hat keinerlei Tracklist hinterlassen, so dass wir hier also auf den Unknown Artist zurückgreifen müssen, was immer er da an früh elektroidem Track gerade platziert hat, der nämlich, den ich gespielt habe. Okay, so viel mal zu den gerade gehörten Sachen und ich möchte weitermachen mit einem Amerikaner namens James Jackson Toth. Er nennt sich Wooden Wand und sein neues Album mit Verstärkung Wooden Wand and the Briarwood Virgins. Give me $50 to shovel out the parking lot. No use thinking out loud, you're the only one that hears. But I can listen to Jimmy Dale and watch my breath blow out like foggy flames. I ain't gotta call nobody soon. Beth, I wish you'd move back here. You've missed a lot of crazy shit.

Wunderbarer Track von der gebürtigen Chilenin Dinky, Sealed, erscheint jetzt in diesem Monat. Hier kommt Dominik Eulberg. Remixed von Hot Chip. Mich würde manchmal wirklich interessieren, wie viele Remix-Anfragen das Büro oder das Management von Hot Chip erreichen, wie viele glattweg abgelehnt werden. Einige werden dann vielleicht zugesagt, aber unter Zeitdruck oder Deadline-Druck geraten sie vielleicht nicht ganz so optimal, werden vielleicht auch nie veröffentlicht. Aber dieser Remix von Hot Chip für Dominik Eulberg klingt für mich sehr ambitioniert und ist zusätzlich auch mit den Vocals von Joe Goddard bereichert, versehen worden. Das Ganze aus den Diorama Remixes Part 2 im Verlauf dieses Jahres hat Dominik Eulberg ein wirklich wunderbares Album veröffentlicht mit eben dem Titel Diorama. Ich schau mal auf die Uhr, wir können noch zwei Tracks spielen. Der erste stammt von dem dänischen Duo Darkness Falls, das sich von Anders Trentemöller hat produzieren lassen, bei dem man ja schon seit einer geraumen Zeit erkennt, dass er neben seinen Vorlieben für elektronische, technoide Musik auch sehr, sehr starke Ambitionen in Richtung Twilight, Dämmerlicht, 60s orientierte Sounds hat, nicht nur in seinem eigenen Programm, Darkness Falls eben. Und dann möchte ich schließen mit dem amerikanischen Duo Gam Club und Musik aus dessen Album Breakers. Bedanke mich an dieser Stelle bei dir, bei euch für deine eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute für die anstehende Woche und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Fier. Alles Liebe, alles Gute, ciao.